Kundgabe 3684. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.02.1946. Versuchungen. Fallet nicht den Versuchungen zum Opfer, die immer wieder an euch herantreten durch meine Zulassung. Der Feind eurer Seelen ist ständig bemüht, euch zu gewinnen für sich, und er legt euch immer wieder Schlingen, in die ihr euch verfangen sollt. Er sucht euch zu Fall zu bringen, wissend, dass ihr euch nur schwer erheben könnt und dass er eure Schwäche dann für sich ausnützen kann. Und ich hindere sein Vorhaben nicht, weil ich ihm eine gewisse Macht über eure Seelen im Stadium als Mensch zugebilligt habe, weil ihr euch im freien Willen entscheiden müsset und ihr euch seiner Macht mit meiner Hilfe und Gnade auch entwinden könnet. Ich lasse sein Treiben zu, warne und ermahne euch aber ständig, auf dass ihr Widerstand leistet und achtsam seid und euch nicht von mir entfernet, auf dass ich euch jederzeit helfen kann, so ihr mich rufet und meine Hilfe erbittet. Es steht euch die Kraft zum Widerstand ständig zur Verfügung. Darum nützet sie auch. Kommet in jeder leiblichen und geistigen Drangsal zu mir, dass ich euch beistehe, und überlasset euch nicht widerstandslos meinem Gegner. Denn nur durch Kampf schreitet ihr zur Höhe. Nur durch Kampf werdet ihr gestellt und dem Feind überlegen. Jederzeit könnet ihr die Kraft von mir entgegennehmen und sie anwenden gegen ihn, und ihr werdet Sieger bleiben, weil euer Wille sich von meinem Gegner abwendet. Und werdet nicht kleingläubig und ängstlich, wenn noch so drohend die Versuchungen an euch herantreten. Es ist dies seine Waffe, euch verzagt zu machen, um euren Widerstand zu erlahmen. Ihr aber sollt wissen, dass einer ist, der euch Kraft in Fülle geben kann, und dass ihr darum keine Versuchung zu fürchten braucht, mag sie noch so augenscheinlich an euch herantreten. Der Wille zum Sieg soll euch nur beseelen, dann werdet ihr auch siegen. Der Wille aber muss ernstlich sein. Ihr seid von schlechten Kräften ständig umgeben, die euren geistigen Untergang herbeiführen wollen. Ihr habt aber auch ständig Helfer zur Seite, die aus dem Lichtreich sind, die in meinem Auftrag euch hilfreich beistehen, so ihr nur mich anrufet. Und diesen empfehlet euch täglich. Lasset sie eure Beschützer sein durch euren Willen und eure Hingabe an mich und an alles lichtvolle Geistige, das mit mir innig verbunden ist und also auch in meinem Willen wirket. Lasset sie sorgen für euch und übertragt ihnen gedanklich die Bürde, die euch drückt. Und ihr werdet Erleichterung verspüren. Ihr werdet nicht mehr zaghaft sein. Ihr werdet in Ruhe und Gleichmut jeder Versuchung gegenüberstehen und also sie auch überwinden. Meines Schutzes und meiner Hilfe seid ihr ständig sicher, denn ob ich auch meinem Gegner eine Macht über euch zugebilligt habe, so steht doch auch euch im gleichen Maß Kraft zur Verfügung. Denn auch ich will euch gewinnen, und mein Ziel ist wahrlich das Rechte. Nur eurer Willensfreiheit wegen lasse ich den Kampf und die Versuchungen von Seiten des Gegners zu. Denn nur in Willensfreiheit könnet ihr das Ziel erreichen, vollkommen zu werden und also selig bis in alle Ewigkeit. Amen.